nee, Dave. Ja, nee, ist klar. Man sagt, du warst ein angesehener Mann, doch du hattest alles Harte und die Freiheit zog dich an. Die Zeichen der Zeit rissen Wunden in dein Fleisch. Du bist schwer gezeichnet und man sieht, dass es dir reicht, als Vergleich. Warum kann das Kleider hier begreifen? Begreifen! Warum gehst du, was sie weiter über Leichen? Leichen! Warum kann das Kleider hier begreifen? Begreifen! Warum gehst du Kleider weiter über Leichen? Dein Job war dir zuwider und du schmeißt alles hin. Du fängst ein neues Leben an mit deinem neuen Sinn. Arbeit, Geld und Freunde, die hattest du längst satt. Kämpfst du wegen dich selber, hast doch alles einen Hass. Warum kann das keiner hier begreifen? Warum gehst du, hast sie weiter über Leichen? Leichen! Warum kann das keiner hier begreifen? Begreifen! Gehst du keiner weiter über Leichen! Fertig, du hast dich selbst zerstört. Du hast jetzt deine Freiheit und auf niemanden gehört. Du bist nur noch ein Penner, man sieht dich selber an. Deine Freiheit zog dich runter, jetzt bist du ein gebrochener Mann, Mann, Mann, Mann. Warum kann das keiner hier begreifen? Begreifen! Warum gehst du, hast sie weiter über Leichen? Leichen! Warum kann das keiner hier begreifen? Begreifen! Ich bin da weiter über Leichen! Sehner Mann, doch du hattest alles Harte und die Freiheit zog dich an. Geld und Macht und Freiheit ist nicht alles, was es gibt. Spaß und Glück, das kriegst du dafür nicht. Warum kann das keiner hier begreifen? Begreifen! Gehst du, hast sie weiter über Leichen? Leichen! Warum kann das keiner hier begreifen? Begreifen! Gehst du, Männer weiter über Leichen! Leichen!